die Firma. Mein Name ist. Augenblick. Wie heißen Sie? Können Sie es mal buchstabieren? Schön, dass Sie anrufen. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich wollte Sie einfach mal ganz höflich fragen, ob ich Sie zum Kennenlernen unseren Katalog zusenden dürfte. Falls Sie kennenlernen? Wie Sie, ja. Frauen nicht? Oder was meinen Sie jetzt? Nee, ein Heimlieferservice für Tiefkühlkost. Und ob da Interesse besteht am Katalog. Was kann man denn da einfrieren? Ja, das kennen Sie in so Firma Bofrost oder Eismann nicht? Der Eismann, der steht um der Ecke, da kaufe ich öfters mal Eis, ja. Genau. Ja, nur wir sind so ein Heimlieferservice für Tiefkühlkost, da fahren Tiefkühlautos rum und verkaufen halt die Waren. Auf Wunsch. So, und dann brauchen wir ja keinen Eismann mehr. Nee, ganz genau. Also mein Eismann, der kommt nicht, da gehe ich immer hin und hole Eis. Ja, und wir vertreiben ja nicht nur Eis, wir haben eigentlich alles, was man irgendwie einfrieren kann. Also Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, Torten, also wirklich alles, was man irgendwie einfrieren kann, das liefern wir auch. Ja, wie kommen Sie denn an meine Adresse dran eigentlich? Ja, unser Vater ist bei Ihnen schon in der Gegend gewesen und wollte eigentlich mal nachfragen, ob bei Ihnen Bedarf besteht, ob Sie mal einen Katalog haben möchten. Ja, aber wenn doch einer vorbeifährt, dann... Ja, also nicht meine Adresse, beziehungsweise meine Telefonnummer. Die Telefonnummer hat er uns gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wo er sie hat. Ob er vielleicht ein Telefonbuch rausgesucht hat, wie heißt denn der Mann? Und wie der Fahrer jetzt heißt, das verstehe ich jetzt bei mir im Programm jetzt hier nicht. Das kann ich mir jetzt momentan nicht sagen. Soll ich aber doch schon wissen, wenn der irgendwelche Nummern von mir gibt. Ja. Meine Telefonnummer steht aber nicht an der Haustür dran. Nee, es kann sein, dass er die aus dem Telefonbuch rausgesucht hat. Das ist möglich, das weiß ich nicht. Hat er nichts anderes zu tun als im Telefon? Ich weiß es nicht, das ist der Auftrag jetzt vom Fahrer gewesen, ja. Fahrer. Ja. Also das verstehe ich nicht. Und der Fahrer, der verteilt also dann Eis, ja? Na, alles, was Sie möchten, ja. Alles, was irgendwie tiefgefroren werden kann, das liefert er auch. Ja, also ich habe überlegt, ob ich dann nicht mal so ein halbes Schwein hier kaufe. Oh, ja, okay. Also ja, wir dachten jetzt eben alles, was tiefgefroren ist. Ja, aber in der Größenordnung arbeiten wir nicht. Also wir haben jetzt, sag ich mal, Kiloabpackung, auch was Wild angeht oder so, wenn wir jetzt Rehbraten haben möchten. Viel billiger, wenn ja, wir also halbe Schwein nehmen. Genau das. Also passt wahrscheinlich ein Kühlwagen rein, ne? Ich denke, was würde er vielleicht schon reinkriegen? Das Problem ist aber, da ist die Nachfrage zu gering, ne? Weil damit können ja die wenigsten Leute wirklich umgehen. Wieso? Das ist doch dann ein Essen, das ist doch kein Problem. Ja, aber sag ich mal, Hälfte, sag ich mal, die müsste man ja noch selber weiter zerlegen und so weiter. Ja, klar, das kriegt man nicht alles auf einmal. Wie kann man hier auf einmal essen? Mhm. Daran hätte ich schon Interesse, aber so kleine Sachen, ich habe immer einen sehr großen Hunger und... Ja, nee, also wir haben Abpackungen, wenn ich jetzt mal kurz mal reingucke, was jetzt zum Beispiel einmal jetzt Lammsteak angeht, das sind ab 400 Gramm aufwärts. Wir haben auch 1000 Gramm Packungen. 1000 Gramm? 1000, also aus dem Kilo kommen wir ohne Probleme. Putze ich auf einmal so weg. Ja. Man sollte denn schon was dazu essen, sag ich mal, ne? Als Beilage, nicht nur das Fleisch, ne? Ja, ja. Na, also ich würde lieber gerne so ein halbes Schwein nehmen. Ja, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ach, der war schade. Ja, das tut mir auch leid. Ja. Naja, vielleicht hat der Fahrer dann doch mal die Möglichkeit, mir ein halbes Schwein vorbeizubringen. Ich weiß es nicht, ich wage es zu bezweifeln, weil er nur Sachen verkauft, die wir uns im Katalog haben. Aber der ist zu faul zum Tragen, war ein halbes Schwein. Das ist auch möglich, ja. Das ist ja ein bisschen beschwer für ihn, ja. Ja, nee, da kommen wir leider nicht ins Geschäft. Kein Problem. Mhm. Gut, aber ja, ja? Ich bedanke mich fürs Gespräch. Bitteschön. Alles klar. Tschüss. Tschüss.